Es ist der 7. April 22 und falls sich der eine oder andere über eine neue Stimme bei Wechselzone Podcast wundert, mein Name ist Adrian und ja, ich war in der letzten Zeit ein seltener Gast hier in dieser Sendung und leider kann ich an dieser Stelle keine Besserung geloben, aber dazu später mehr. Zunächst möchte ich meinen Partner in dieser Episode willkommen heißen. Hallo Lukas. Ja, meine Stimme kennt man aus den letzten Episoden sehr, sehr gut, von daher brauche ich mich nicht so weit vorstellen wie du. Aber schön, dass du wieder da bist. Genau, es war mal längst fällig und jetzt hat sich's ergeben. Am recht frühen Morgen um 9.45 Uhr sind wir schon hier zu Gange. Was haben wir heute? Donnerstag, genau. Mhm. Donnerstag, 7. April. Ja, Lukas, wir haben eine prall gefüllte Episode, wie es sich für Wechselzone gehört, viele verschiedene Themen. Und das Coole, das Erfreuliche ist, wir werden über Wettkämpfe sprechen. Ja, jetzt am letzten Wochenende war der Sonntag vor allem wirklich sehr gut gefüllt mit vielen Marathons, vielen Radsportmonumenten, vielen Triathlons. Aber bevor wir dazu kommen, wie geht's dir? Ja, mir geht's eigentlich gerade sehr gut. Bin auch sehr erholt, da wir jetzt verlängertes Wochenende gemacht haben in Barcelona. Das war mein Geburtstagsgeschenk vom letzten Jahr noch. Das haben wir jetzt mal nachgeholt, sage ich jetzt mal, weil im Oktober irgendwo hinzufahren ist ja natürlich ein bisschen, muss man mal gucken, wie es mit dem Wetter aussieht, deswegen haben wir es jetzt gemacht. Ich glaube, Oktober, Barcelona ist ja auch, glaube ich, ganz cool. Ja, ich denke, dass es zumindest so wie da jetzt war, also wir hatten auch so 20 Grad, aber der Wind war schon sehr kalt, das muss man sagen, also da braucht man sich jetzt nicht täuschen, dass es jetzt absolut warm ist, also da, vor allem ist das ganz witzig, wenn du da jetzt irgendwo lang gehst, dann siehst du Leute mit dicken Jacken, dann siehst du Leute mit T-Shirts und dann siehst du Leute mit, mit Pulli oder sowas. Also aber du kennst das ja aus unserem Portugal-Urlaub, ne? Also wir sind da mit kurzer Hose und T-Shirt rumgelaufen und die Einheimischen mit Jacken und dicken Pullis. Ja. Und die haben immer noch gefroren. Und zwei Idioten sind auch ins Wasser 19, 20 Grad. Was? Und zwei Idioten? Waren da noch im Wasser. Weißt du noch? Die sind da noch ins Wasser gelaufen, als wir da gerade am Strand da lang sind. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall war echt ein cooler Urlaub und seit du bist ja auch gelaufen. Genau, ich weiß gar nicht, ich glaube seit Florenz oder sowas hat sich das ein bisschen etabliert, dass ich gesagt habe, ich will dann, wenn ich schon im Urlaub bin, mindestens einmal laufen, dass ich dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Marke auf der Welt hinterlasse, also für mich persönlich, dass ich, wenn sieht immer ganz gut aus bei City Stride. Genau, da kann man das mal gucken und dann siehst du halt, ach, mal hier, der in Barcelona hat auch mal gelaufen. Ich hatte halt, also auf meiner Uhr ist überhaupt kein GPS angegangen, also das, und dann, also ich bin ja morgen, ziemlich früh morgens gelaufen, ich glaube so um halb acht und wie ich schon aus Mailand war es und noch irgendwo. Da bin ich auf jeden Fall zum den Stadien da gelaufen, in Tel Aviv wollte ich auch zum Stadion, aber da habe ich mich irgendwie verlaufen, dann bin ich immer wieder zurückgelaufen. Auf jeden Fall bin ich da auch zum Stadion, zum Camp Nou gelaufen und habe dann aber nirgendwo irgendwie Empfang bekommen. Ich bin noch extra auf einem riesengroßen Platz gelaufen, habe da gewartet, aber der Wind war so kalt und es war morgens und da war gar keine Sonne. Deswegen habe ich mich dann schnell wieder weitergemacht und habe einfach gehofft. Ich habe nebenbei noch Strava laufen lassen, ich habe nebenbei Komoot laufen lassen. Komoot lief ja sowieso, von daher habe ich gedacht, irgendwie werde ich die Datei schon exportieren können. Aber hat einigermaßen geklappt. Also es hat dann zwei Drittel der Strecke hat's aufgenommen. Was natürlich in Barcelona ein bisschen ätzend ist, dass die diese Rondells haben, ja, also diese Vierecke, die man so ein bisschen, glaube ich, aus Amerika kennt, diese Blocks. Und da haben die ständig Ampeln. Ja. Also ich hatte stellenweise ein bisschen Glück, da konnte ich durchlaufen und stellenweise musste halt auch mal stehen bleiben. Und das ist halt für so Läufe ist das halt kontraproduktiv, aber ich habe es genau richtig gemacht. Ich bin zum früh morgens gelaufen, da war noch nicht viel los, also bin ich auch stellenweise mal über Rot gelaufen, aber muss man halt hier nicht sagen. Habe ich natürlich noch einen kleinen Fauxpas gehabt. Was ich eigentlich normalerweise immer mache, ist zu checken, ob da irgendwelche Läufe sind, wenn ich dann da bin. Ne? Und davon hast du mir geschrieben. Genau, und wir waren beim Arc de Triomphe. Ich wusste gar nicht, dass die sowas da auch haben. Arc de Triomphe in Barcelona, okay. Ja, da haben die sowas auch. Das heißt aber nicht Arc de Triomphe. Doch, das ist ein bisschen anders geschrieben, aber es heißt auch Arc de Triomphe. Da sind wir auch eigentlich nur zufällig hin, weil wir die Station gesehen haben. Und dann habe ich zu meiner Freundin gemeint, weißt du, die haben da echt einen Arc de Triomphe. Und dann sagt sie, sie meinte, die hätten da einen. Dann sind wir da hingen Und an diesem Arc de Triomphe war anscheinend das Ziel, weil da haben die diese Auslaufzone gehabt, wo abgesperrt war, wo man sich verpflegen konnte und so. Und ich dachte, was ist denn hier los? Hab dann so mal geguckt und denke, das sieht doch komplett aus wie so ein Wettkampf, gell? Aber ich hab schon vorher geguckt, der Marathon war ist im Mai, glaube ich, Anfang Mai. Und da habe ich gedacht, naja, keine Ahnung, aber sieht wirklich aus wie so eine Wechselzone. Und dann sind wir wieder in die U-Bahn gestiegen und in der U-Bahn lief ein Fernseher und da auf dem Fernseher lief nämlich so eine Meldung, dass wegen dem Lauf morgen einige Straßen gesperrt sind. Und da habe ich mich halt nochmal ein bisschen erkundigt und so und dann habe ich gesehen, dass dann Halbmarathon an dem Tag war. Also ich hätte da schön mitlaufen können, hätte ich mich im Vorfeld erkundigt, weil das Ding war komplett ausgebucht und da jetzt einfach irgendwie so mitzumachen in Zeiten von Corona ist, glaube ich, das sehen die, glaube ich, nicht so gern, deswegen habe ich das halt komplett sein lassen. Ja, da haben wir irgendwie versucht war ich schon, da ein bisschen mitzulaufen. Ja, ich habe mich echt geärgert, weil das wäre natürlich noch cooler gewesen, dann Wettkampf zu machen. Ja, aber dieser Fauxpas passiert mir nicht nochmal, dass ich nicht nochmal gucke, ob da irgendwelche Wettkämpfe sind. Echt schade. Ich hatte mal ein ähnliches Erlebnis in vor Jahren schon in Holland. Da war ich ja damals mit Frank, den du auch noch kennst, aus Wuppertal, waren wir für ein paar Tage in Holland und da haben wir auch gesehen, da findet ein Halbmarathon statt. Und 10er war, glaube ich, auch und sogar 5er. Also schon eine größere Veranstaltung in Westerschoven, ist, glaube ich, die Ortschaft, irgendwie so ziemlich im Norden von Holland. Und da hatten wir aber das Glück, dass wir mitmachen konnten. Also wir haben uns da kurzfristig angemeldet und ja. Aber ja, sowas passiert halt immer wieder, ne? Das ist ja mal ganz, ganz gut, ja, schon mal im Vorfeld zu gucken. Findet da was statt? Oder? Aber als ich deinen Lauf gesehen habe, weil irgendwann war es ja auf Strava, ich habe mir gedacht, also das ist doch mal eine coole Stadt für Everything in the Street, auch wenn das jetzt wie ein, zwei Mal ist, aber einfach so, weißt du, so die Straße, einfach so viele Straßen wie möglich mitzunehmen, wäre schon irgendwie auch ganz cool. Das ist nämlich das, was ich mir irgendwie angewohnt habe zu machen, dass ich versuche da irgendwo, wenn ich jetzt in einer neuen Stadt bin, versuche sie so zu erkunden, auch so auf so ganz frühen Morgen läufen, vielleicht auch irgendwie mit einem Bäckerbesuch oder so noch verbinden. Aber dafür, ich meine, Barcelona ist natürlich für Everything is oder Albtraum. Also ich habe mir das ja auch schon gedacht. Oder Albtraum, ja. Gedacht, so von wegen hier Everything Street zu machen, wäre ja auch krass, weil du wirklich, du hast ja diese Vierecke dann ständig und da hast du wirklich tausende von Straßen. Also das, man kennt das ja von, wie heißt der, Ricky Gates oder Adam Gates? Ricky Gates, glaube ich, heißt, oder? Der das in San Francisco gemacht hat und dann auch in Mexico City, glaube ich, war es. Und also da so, ja, wobei da hat er es noch so stellenweise gemacht. Okay. Also da hat es nicht komplett so kleinteilig ist das dann und auch, also da musst du wirklich einen riesenguten, also richtig, richtig guten Plan haben, damit du das auf die Kette kriegst, glaube ich. Ja, das musst du ja sowieso bei Every Single Street. Und ich meine, das ist ja halt eine Herausforderung, ne? Das ist ja das Coole daran, ne? So eine Riesenstadt da in Angriff zu nehmen. Aber wenn du dir City Stride anguckst, ich meine, es gibt Leute, die haben wirklich die Stadt schon fast ziemlich durch. Also das musst du mal angucken. Also ich habe mir schon mal hier und da so ein paar größere Städte angeschaut und es gibt keine Stadt, in der nicht irgendjemand schon, was weiß ich, so über 90% gelaufen ist. Also ich meine jetzt sowas, was ich, Rom, Paris, Barcelona und so. Also es ist schon krass. Ja, gut, soweit bin ich aber in meiner Entwicklung noch nicht, dass ich sage, ich gehe so ein Projekt dann auch. Ich finde das ja auch faszinierend, dass du Frankfurt gemacht hast. Das ist ja, erstmal musst du ja dann... Ja, ich bin ja immer noch dabei. Ich hab da ja noch nicht mal 20% dessen. Also ich bin ja eher schon fast in Gießen fertig mit den ganzen, also Gießen Innenstadt habe ich ja, aber jetzt so die anliegenden Ortschaften, die habe ich jetzt auch mittlerweile fast durch. Also da bin ich schon tatsächlich auf über 80%. Dürfte jetzt nicht allzu lange dauern, bis das Ding fertig ist. Aber Frankfurt gut. Ja, also ich mache das halt nur, wenn es sich mal ergibt. Ja klar, aber du bist ja dann auch, du musst ja dann auch immer noch, sag ich mal, deinen Plan im Hinterkopf halten und da habe ich noch keine richtige Lösung für mich gefunden, wie ich das organisiert angehe, weil ich würde dann doch schon gerne den größeren Plan haben und nicht einfach irgendwie da laufen und dann da ein bisschen laufen und dann das irgendwie zu gucken, dass das verbindet bekomme. Mich nervt das ja hier schon, wenn ich bei den Dörfern nochmal eine Straße vergesse und dann wegen dieser Straße nochmal dann da extra hinlaufen muss, so, weißt du? Manchmal weiß man es ja auch nicht. Ja. Ja, das manchmal weiß man es ja auch nicht, weil kann du, man ja, höchstens, ja, das ist zum Beispiel ein bisschen weiter außerhalb oder sowas, hatte ich auch schon mal gehabt, das gehörte eigentlich gar nicht mehr zu dem Dorf, wo ich gelaufen bin, da bin ich extra nochmal 3 Kilometer weiter gelaufen zu so einem Depot, weißt du, und da muss ich so eine kleine Straße nochmal laufen, damit ich das beendet habe auf 100%, also manchmal verstehe ich es auch nicht, das ist ja genauso wie hier, also wenn ich hier das Dorf, wo ich wohne, beenden will, dann muss ich hier auf der Hauptstraße laufen, das ist so, also da kann ich mich auch auf die Autobahn stellen, aber vielleicht kommt ja der autofreie Sonntag, dann kann ich es ja mal machen. Genau. Ja, also, weißt du, ich meine, um das jetzt so durchzuziehen, wie du das gerne machen würdest, da braucht man wirklich irgendwie erstens Urlaub und zweitens, keine Ahnung, man zieht das einfach so an ein paar aufeinanderfolgenden Tagen irgendwie durch, in den größeren Läufen, ne, aber das, das ist eigentlich quasi unmöglich, ne, das jetzt irgendwie so zu machen, zum Beispiel wie Ricky Gates in San Francisco, ne, da hat er ja in seinen Bus übernachtet, und ist dann irgendwie von Stelle zu Stelle gefahren und hat das innerhalb von, keine Ahnung, wie lange war der da dran, also ein paar Wochen, ne, war der dran aber das ist ja für unser Eins kaum möglich. Ja, ich bin dran, dass, also wenn, dann würde ich das halt wirklich dann Vollzeit machen, ich bin da dran, also ich spiele dann Euro-Jackpot, damit ich das dann irgendwann verwirklichen kann, aber ich habe letzte Woche leider nicht gewonnen, also ausnahmsweise mal nicht. Ja, Adrian, wie geht's dir denn so? Du hast lange nicht mehr gehört. Was macht der Sport? Ja, also ich habe hier in der letzten Zeit mit Abwesenheit, Gott, geglänzt. Die letzten Monate waren aber bei mir auch ziemlich, gerade beruflich sehr intensiv. Ne? Und das hatte dann natürlich Auswirkungen auf meinen Sport, beziehungsweise auf das Training. Ich muss da momentan sehr flexibel sein, was das angeht, aber das ist auch okay für mich. Ne? Ich habe das ja auch schon, glaube ich, Anfang des Jahres, als ich hier mit in der Episode drin war, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass es für mich jetzt irgendwie ja tatsächlich so ein Jahr ist, wo es einfach jetzt irgendwie nicht gezielt auf irgendwas trainiere, sondern einfach gucke, was sich ergibt, ne? Und was so halt sonst so anliegt. Ne? Aber selbst das, ne, wenn man sich das wirklich so bewusst vor die Augen führt, selbst das kann ja sehr viel Spaß machen. Ne? Also zum Beispiel, ich bin jetzt relativ häufig mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Ne, das zum einen, also ich versuche da jetzt irgendwie jedes Mal auch eine neue Strecke zu nehmen. Gravel-technisch, ne, wo ich halt so meinen Schwerpunkt habe auf dem Rad, versuche da jetzt irgendwie so alles mitzunehmen, was sich hier so anbietet. Und dann zum anderen, ich habe auf der Arbeit eine Laufgruppe, ne, ins Leben gerufen, mit unseren Patienten, Klienten, wie man das nennen möchte. Und das macht halt so einen Großteil meinen Wochenpensums aus, ne, so an Laufkilometern. Aber ich muss echt sagen, also die Laufgruppe, das macht wirklich sehr viel Spaß. Also ich habe da zum Teil Leute, die schon so ein bisschen Lauferfahrung haben, die früher auch tatsächlich gelaufen sind, aus irgendwelchen Gründen das dann irgendwie sein gelassen haben. Also man muss wissen, ich arbeite auf einer Sucht-Trauma-Station. Traumasucht, so rum. Sucht, Traumasucht, also das Trauma steht im Vordergrund, deshalb. So Patienten mit PTBS, Depressionen, Angststörungen und so weiter, ne? Also wie gesagt, das ist sehr, sehr spaßig, was wir da machen. Und darüber hinaus entdecke ich für mich momentan so das sehr langsame Laufen. Ne? Das ist auch irgendwas, wo ich jetzt zum Beispiel ja schon, wenn ich alleine für mich laufe, manchmal auch einen Wert drauf lege, irgendwie, ne, wirklich langsam und nach Gefühl zu laufen. Aber jetzt so in einer Gruppe, wo du weißt, okay, deine Mitläufer sind nicht in der Lage, irgendwie über einen 6er Schnitt zu laufen, ne, du dich dadurch wirklich nicht dazu hinreißen lässt, irgendwie so eine schnellere Pace zu laufen. Das ist echt schon okay. Ne? Also wir haben hier Läufer in 6er Schnitt oder 6,30er Schnitt oder manchmal so knapp 7er Schnitt. Ne? So, aber auch das kann auf jeden Fall Spaß machen. Und ich lasse mich halt sehr bewusst darauf ein und genieße das auch so ein bisschen. Ne? Vor allem, dass ich überhaupt auf der Arbeit mein Hobby nachgehen kann. Ne? Ist schon, glaube ich, eine sehr coole Geschichte. Und diese Entschleunigung, das tut mir auch gut. Ne? Nochmal ganz kurz eine Geschichte vom letzten Dienstag gerade. Da sind wir auch hier so knapp 50 Minuten gelaufen. Ist halt alles sehr hügelig, ne, im Taunus. Das muss man auch bedenken. Ne? Das ist hier nicht flach. Ja, dann am Dienstag habe ich eine Erfahrung gemacht, die ich schon so lange nicht mehr gehabt oder gespürt habe. Wir sind da so in so einem 6,30er, 6,40er Schnitt gelaufen und ich merkte wirklich von Anfang an, ne, dass ich mich richtig gut fühle, dass mein Körper wirklich schneller laufen will. Weißt du, ich weiß nicht, ob du das so kennst, ne, du musst dich quasi wirklich zwingen, langsam zu laufen, ne, aber das fühlte sich wirklich sehr, sehr locker, sehr mühelos an. Ich musste mich quasi ständig bremsen und vom Ende, da gab es ja noch ziemlich eine krasse Steigung, die war so irgendwie so 300-400 Meter. Da habe ich gesagt, okay, so jetzt läuft jeder so quasi nach seinem Befinden. Ne? So da vorne ist ja nach dem Berg ist ja quasi das Ende, da noch 200 Meter weiter und dann sind wir am Ziel. Deshalb entweder ihr könnt den Berg hochgehen, ihr könnt den sprinten, ihr könnt dann einfach so gemütlich weiterlaufen, wie ihr wollt. Ich habe gesagt, aber ich muss dir jetzt erstmal ein bisschen Gas geben. Und dann bin ich hochgesprintet. Ne? Aber das war wirklich ein sehr cooles, sehr befreiendes Gefühl, da jetzt einfach wirklich da diese Handbremse loszulassen. Ne? Also das war schon wirklich schon sehr cool. Also wie gesagt, auch so langsame Läufer, die können da auch irgendwie sehr viel Spaß machen. Und ja, also ansonsten was Wettkämpfe angeht oder so, also ich habe mir da jetzt nicht großartig was vorgenommen. Ich nehme vielleicht so das eine oder andere mit, wenn sich denn auch so zeitlich beruflich ergibt. Aber auch da, ne, da werde ich auf jeden Fall so nach Just for Fun verfahren. Also ich nehme mir keine Ziele vor. Ich werde auch für nichts irgendwie besonders trainieren oder so. Einfach gucken, was sich so ergibt. Genau. Und ja, so viel zu mir. Lass uns jetzt am besten mal über Flandern-Rundfahrt sprechen, über dieses Radsportmonument, was letzten Sonntag stattgefunden hat. Also ich meine, das war wirklich ein Radsport vom Feinsten, oder? Ja, also wenn man das so sich anguckt, dann denkt man doch auch, also die sind doch wahnsinnig, da lang zu fahren, denn die Straßen, muss ich schon mal sagen, sind ja eine Katastrophe. Also das ist ja, na gut, das ist natürlich in der Region so, aber Abschnitte davon, ja. Aber wenn sie auch schon den Berg hochfahren und dann ist das alles nur Kopfsteinpflaster und dann siehst du, wie die Unterarme zittern die ganze Zeit von dem Schlägen. Das ist einfach der Hammer. Aber ich kann dazu eine kleine Geschichte erzählen. Wir waren nämlich am Gate und haben noch gewartet. Hatten nur eine Stunde Zeit und ich habe dann so ab Kilometer 37 bis Kilometer, ich glaube 8 oder sowas, konnte ich sehen. Und es war ja dann ab, so ich glaube Kilometer, was war es, 15 oder sowas, haben sich ja zwei abgesetzt. Und das war ja dann so richtig spannend. Und ich habe dann im Flugzeug, bevor wir noch gestartet sind, als so ein Live-Ticker aktualisiert, weil ich wissen wollte, wie es jetzt ausgeht. Das war echt, also es war mal wieder richtig, richtig spannend. Und dann hat man richtig Lust gemacht, das zuzugucken. Ich habe dann nachher nochmal hier auf Eurosport mir dann auch nochmal die Wiederholung aufgenommen und mir das nochmal hier zu Gemüte geführt, weil ich wollte das unbedingt nochmal sehen. Und selbst da habe ich, ich wusste, wer gewinnt. Und ich habe auch das schon auf Instagram gesehen, den Zielsprint und sowas. Selbst da habe ich noch gedacht, komm, mach hin, gib Gas. Und da habe ich noch mitgefühlt, obwohl ich wusste, wie es ausgeht, aber es war schon echt krass. Also so sicher war ich mir da tatsächlich nicht. Also, nee, ich wusste ja, wer gewinnt. Ich wusste ja, wer gewinnt und trotzdem bei der Wiederholung habe ich noch mitgefiebert. Ach so, also das stand schon fest. Ja. So meinst du das? Ah, okay. Nee, ich dachte, du warst dir sicher, dass Mathieu van der Poel das Ding rund macht. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, also der Tadej Pogacar, der macht da schon richtig krass guten Eindruck. Also das hat mich schon fast gewundert. Ne? Er ist ja halt ein Rundfahrtfahrer. Also ich meine, er kann halt drücken ohne Ende auch. Ne? Aber das war schon wirklich eine sehr starke Vorstellung, was die da geboten haben, alle beide. Ich habe das Rennen von Kilometer 70, also ne Quatsch, so rum, die letzten 70 Kilometer, die habe ich gesehen. Ja, und das war schon wirklich sehr, sehr, schon wirklich krass zu sehen, da gerade so am Koppenberg und den Teinberg, ne, oder Quaremont, also wie was die da gedrückt haben. Also wenn man sich so die Daten anguckt, ne, von manchen Fahrern da, also die drücken da echt im Schnitt 500 Watt an den Bergen, ne, die fahren da so um die 33 km/h und drücken dabei um die 500 Watt. Also das ist schon richtig krass, ne? Das ist ganz, ganz krasses Ausscheidungsfahren, ne? Und so war es ja auch zum Schluss dann auch, ne? Es waren vier und dann waren auf einmal zwei und der Lukas ist jetzt auf einmal weg. Ich hoffe, der kommt gleich wieder. Also ich bin noch da. Ach, du bist da? Okay, du hast nur deine Kamera ausgeschaltet. Ich dachte, du bist jetzt weg. Nee, ich hatte irgendwie gerade, irgendjemand hat mich angerufen, deswegen war ich gerade verwirrt. Ach, okay. Auf Skype? Ja, irgendwie auf Skype, keine Ahnung. Ich hatte irgendwie eine Nummer da hier stehen. Ja, hey, was ist jetzt los? Okay, ich dachte, du bist jetzt weg. Ich hab das Bildschirm schwarz. Okay, gut. Naja, okay, also das ist natürlich das Krasse an Flandern-Rundfahrt, ne? Also so dieses wirklich, dieses richtig, richtig krasse Ausscheidungsfahren. Darüber hinaus, es war ja nicht gerade frühlingshaft warm. Aber das war eigentlich zu der Zeit sowieso meistens da so, oder? Also ich kenne viele Rennen, die so aussahen, dass es dann auch mal geregnet hat. Also das gehört dann eher zu Paris-Roubaix, ne? Aber so Flandern-Rundfahrt habe ich auch schon oft so mit Sonnenschein erlebt und so ein bisschen wirklich frühlingshaften Wetter, aber das war so an dem Tag, keine Ahnung, was hatten da höchstens mal vielleicht 5 Grad oder so. Also ich habe dann ein Interview von Mathieu van der Poel im Ziel gesehen, der hat gezittert. Also, dass der Reporter ihm zu ihm gesagt hat, ey, ich sehe gerade, du musst unter die warme Dusche und dir was Warmes überziehen. Also, ja, und es war schon, glaube ich, ordentlich. Das war schon wirklich, waren schon harte Bedingungen. Aber was mich noch wirklich sehr begeistert hat, waren die Zuschauer in Belgien, ne? Also für mich sind die Belgier wirklich so eine Radsportnation Nummer 1. Mhm. Also da geht, glaube ich, nichts drüber. Wenn man sich das anschaut, auch jetzt das Frauenrennen, was wir hier nicht außen vor lassen dürfen, also es hat eine Belgierin gewonnen. Oh, jetzt habe ich den Namen nicht. Köpnik, so ähnlich. Ist auf jeden Fall eine belgische Radmeisterin, hat ja im belgischen Nationaltrikot hat sie das Rennen gewonnen, von Amelie van Vleuten, die das Rennen letztes Jahr gewonnen hat, und da war ja die Hölle los, ne? Also die Belgier sind ja ausgeflippt. Das war das ist schon richtig cool zu sehen, auch auf den Strecken, ne? So auf diesen markanten Punkten wie jetzt Au de Quarmont oder so oder am Koppenberg, was da für Menschenmassen standen wieder und wie die da wirklich die Leute gefeiert haben. Ja, das ist schon wirklich sehr, sehr cool zu sehen. Und ich meine, außer Belgien siehst du, klar, Tour de France gibt's ja auch tausende von Leuten, ne? Aber in Belgien, ich meine, das ist ja, die stehen da bei jedem Wetter, ne, und feiern das Ding richtig, richtig krass. Also ist schon richtig sehr cool. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also die Zuschauer da, vor allem das Frauenrennen noch teilweise verfolgt. Ich musste dann leider aber los. Ich gedacht hatte, das wäre das Männerrennen. Und ich dachte, gut, kannst du noch ein bisschen gucken und dann guckst du und dann, nee, es waren die Frauen, dann habe ich das geguckt. Und es war echt gut. Also es hat mir, also ich habe das, habe ja auch hier bei den Olympischen lieber das Frauenrennen gesehen. Ich finde das gut, dass sie das jetzt mittlerweile übertragen, auch bei Eurosport und so. Und ich kann da auch jeden dazu auffordern, sich das auch mal anzugucken, wenn man vorbeisippt oder sowas und das sieht, auf jeden Fall mal hingucken, weil die geben auch gut Gas. Und ich habe gerade mal schnell gegoogelt, die Siegerin heißt Lotte Kolpiek. Kolpiek, ja, genau. Kolpiecki, so. Ja, auf jeden Fall auch sehr, sehr sehr, sehr coole Geschichte. Ich muss leider sagen, das Frauenrennen habe ich leider verpasst. Ich musste auch an diesem Wochenende arbeiten. Von daher hatte ich da jetzt nicht so viel Zeit zu schauen. Es fand ja am gleichen Tag, aber zeitversetzt an. Was cool ist, dass das Geld, ne, das Siegergeld und auch Zweitplatzierten und so weiter, die haben wirklich gleiches Preisgeld, Männer wie Frauen. Mhm. Ne? Also der Sieger der Flandern-Rundfahrt bekommt 20.000 Euro. Frauen wie Männer, also das ist schon wirklich, ich glaube sogar einmalig, also kann sein, dass ich mich mittlerweile täusche, früher haben die Frauen immer deutlich weniger Geld bekommen als Männer, aber jetzt tatsächlich 20.000 Euro Mann wie Frau, also das ist schon auch eine sehr, sehr coole Geschichte. Aber lass uns noch mal kurz so den letzten Kilometer beschreiben, weil das war schon auch eine Vorstellung von Mathieu van der Poel, die desgleichen sucht. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an Amstel Gold Race 2019, wo er wirklich, also da hatte ich wirklich Gänsehaut, sowas habe ich schon seit Jahren nicht gesehen und das war hier so wirklich ähnlich, ne? Also am letzten Kilometer Was man zu den Kilometer auch sagen kann, ist, dass der riesig lang ist. Also man sieht ja, quasi. Also du fährst ja nur geradeaus. Du fährst nur geradeaus. Von Kilometer aus das Ziel. Ja, das ist ja irgendwo auf einer Bundesstraße oder so. Ja. Also das fand ich schon krass, weil ich habe immer gedacht, oh, die kommen jetzt, die sind ja so ganz schön nah, aber die haben im Fernsehen schon gesagt, das sieht nur so aus, die sind noch ganz schön weit weg. Das fand ich auch richtig krass. Also wenn die Kamera von vorne gezeigt haben, hast du hinten sogar noch die Verfolgergruppe der Verfolgergruppe gesehen, weil das war so lang. Genau. Ja, also muss schon sagen, also Amstel Gold Race damals, ich habe das gefeiert ohne Ende. Ne? Ich habe da, glaube ich, in einer Episode gesagt, für mich ist Matthew van der Poel der Michael Jordan des Radsports, ne? So wie er das durchgezogen. Aber das bei der Flandern-Rundfahrt, das war ja noch krasser, fand ich. Also der hat ja mit den allen drei anderen, hat Katz und Maus gespielt. Auch die zwei anderen, ne, Madouas und Dylan van Baarle, die von hinten dran kamen, ne, er hat sie drankommen lassen, er wollte das, ne, er hat es drauf ankommen lassen. Er hat wirklich mit allen dreien hatte Katz und Maus gespielt. Und hatte Pogacar, er hatte jetzt, den hat er gezeigt, ne, was es heißt, irgendwie ein Tagesrennfahrer zu sein, ne, weil das unterscheidet die beiden, ja. Der Mathieu van der Poel ist eher so ein Klassikerfahrer, Tadej Pogacar ist ja ganz klar Rundfahrten, Sportler und das ist schon wirklich eine Vorstellung gewesen. Also die muss man sich angucken, wenn man das nicht gesehen hat. Wie hast du es erlebt? Ja, ich fand das erstmal richtig krass, weil ich, wie gesagt, dass er erstmal im Live-Ticker nur im Flugzeug mir durchgelesen habe und dann stand halt, dass die anderen zwei jetzt rankommen und ich dachte, was machen die denn da und dass sie vorne nur stehen würden, also was er stehen würde, dass sie recht langsam fahren würden, sich belauern würden und so, aber als ich das gesehen habe, das muss man wirklich sehen, das kann man so gar nicht beschreiben, weil der Matthew van der Poel, der war vorne weg. Und ehrlich gesagt, wann sieht man jemanden, der vorne wegfährt und auch noch gewinnt, ja, weil der im hinter einem hat immer die bessere Situation. Er kann darauf reagieren, dass andere Gas gibt. Und und ich hatte das Gefühl, als ich mir das Rennen dann halt nochmal komplett reingezogen habe, habe ich am Ende gedacht, was macht er denn da? Und dann habe ich in der Zeitlupe es richtig gesehen, der hat einfach auf die gewartet und hat gesagt, so, jetzt zeige ich euch, was ich drauf habe. Und die beiden waren im Vollsprint, um auf die ranzukommen und er aus dem Kalten einfach Gas gegeben und hat die auch noch stehen lassen und das von vorne, also das fand ich, das kann man gar nicht beschreiben, der ist vorne weg und hinter ihm sind noch drei andere und er kann sie trotzdem abschütteln, also ich meine, das ist eine Leistung, das kann man gar nicht in Worte fassen, weil das einfach also ich bin auch schon jemanden hinterhergefahren und es ist wirklich leichter, sich im Windschatten dann auszuruhen und dann an jemanden vorbeiziehen. Aber die haben das einfach nicht geschafft. Ich dachte, dass die das nicht geschafft haben, das ist einfach so krass. Ja, das war ja ähnlich wie bei Amstel Gold Race, ne? Da habe ich mich auch gefragt, der hat da wirklich einen Sprint durchgezogen, der war so ewig lang, da habe ich mir gedacht, boah, also wie lange kann man diese Wattzahlen drücken, der hat da wahrscheinlich an die, keine Ahnung, 800 Watt gedrückt, 1000 Watt gedrückt über diesen Sprint von 15, 20 Sekunden, das ist richtig, richtig krass, also was natürlich halt auch erwähnt werden muss, ist halt Tadej Pogacar, fand ich im Nachhinein. Er hat sich aufgeregt kurz. Es gibt ja so paar Ausschnitte, wo er Dylan van Baarle da versucht zur Rede zu stellen, weil er wahrscheinlich seiner Meinung nach da eingeklemmt worden ist von Dylan van Baarle, von dem Ineos Grenadierfahrer. Aber das ist nichts dergleichen. Ne? Die sind alle auch die zwei von hinten sind einfach ihren Sprint gefahren, die sind auch sauber gefahren. Tadej Pogacar ist, der kann sich eigentlich nur über sich selbst ärgern, ne, dass er sich da so hat einklemmen lassen, ne, weil das war ja so sein Pech, ne, dass er da auf einmal irgendwo eingeklemmt war und nicht mehr nach vorne kam, den Schwung verloren hat und dann ist er ja der Vierte aus der Gruppe geworden. Obwohl ich tatsächlich erstmal gedacht habe, oh, also der Matthew van der Poel ist der bessere Sprinter, aber Pogacar sieht ja richtig, richtig krass stark aus an den Bergen, an den Steigungen. Aber gut, da hatte Matthew van der Poel gezeigt, was jetzt irgendwie was Sache ist. War schon ein richtig starkes Stück. Definitiv. Ja, zu Pogacar zu kommen, ich habe mich jetzt ehrlich gesagt im Nachhinein nicht mehr ganz so mit dem beschäftigt, ich habe das auch gesehen, ich dachte, was lamentiert er da? Ja, also ich habe auch da gar nichts gesehen. Also in den Sprints bei der Tour de France geht's mehr zur Sache als da. Also ich meine, das war alles erstmal erst rein und zweitens habe ich mir dann gesagt, weil man hat dann noch die Bilder gesehen, wo der einfach komplett weggefahren ist, der ist auch sein Team dann weggefahren in irgendeine Ecke, keine Ahnung, ob er jetzt beleidigt war oder ob er sich über sich selber geärgert hat. Wenn es Zweite war, dann hat er recht. recht, weil das war einfach von ihm dumm, da überhaupt die anderen zwei dazukommen zu lassen. Also erstmal hätte ich gedacht, ich glaube, das hat er nicht so auf dem Schirm gehabt. Er hat aber trotzdem ständig zurückgeguckt. Ne? Ich meine, wenn, also, was hat er sich denn dabei gedacht? Die kommen im Vollsprint und er ist halt auch jetzt, sag ich mal, wie du sagst, der Rundfahrer und nicht der Sprinter. Also ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, die überhaupt rankommen zu lassen. Ich glaube, der hat sich gar nichts gedacht. Wir machen das unter uns beiden aus, ja. Und ich werde erster oder zweiter und Dosa ist vierter geworden. Und ich glaube, dieser Gap zwischen zweiter und vierter, vom Preisgeld her, ich meine nicht, dass er es unbedingt verdient, also brauchen tut, aber ist, glaube ich, schon ein riesengroßer, weil ich glaube, nach dem dritten Platz, da wird erstmal, geht's erstmal rapide nach unten mit dem Geld. Ja, aber ich glaube, der Pogacar, der Mathieu van der Poel hat ja den Ton angegeben, ne? Der hat ja das Ding diktiert. Ich glaube, Pogacar hat einfach, wollte einfach an seinem Hinterrad bleiben. Und ich weiß nicht, ob der das richtig eingeschätzt hat, im Gegenteil zu Mathieu van der Poel, ne? Dass die zwei da mit so einem Schwung nach vorne kommen, und da aufschließen und da jetzt den noch, da quasi hinter sich lassen. Also auf jeden Fall sehenswert. Ich hab den Sprint schon, glaube ich, 3-4 Mal gesehen. Ich habe den auch 4-5 Mal schon gesehen und das in verschiedenen Sprachen, weil ich das immer so cool finde, wenn die gerade auf Französisch richtig abgehen und so. Das ist cool. Also ich muss aber auch sagen, Tadej Pogacar, ich finde ihn wirklich ein sehr, sehr guter, sehr cooler Fahrer. Ich mag den, aber was halt schon oft vorkam, ist, dass der, ne, dass wenn es halt nicht so läuft, wie es gern hätte, ne, dann beschwert er sich halt super gerne. Ne? Das war jetzt, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr bei irgendeinem Klassiker genauso. Da waren sie auch zu viert irgendwo im Sprint. Da ist er auch, hatte sich auch ziemlich, sage ich mal, anfängermäßig verhalten und wurde Vierter. Ne, und hat sich dann auch im Nachhinein, hat die gleichen Gesten gemacht, ne, so die Hände nach oben und sich halt ziemlich aufgeregt. Ich weiß nicht, ob das jetzt Bastoni Lüttich war oder sowas. Das passiert ihm halt immer wieder mal, ne, und der ist halt schnell dabei, sich da halt zu beschweren und ich frage mich da halt dabei, ey, du bist ja ein Profi, ne? Mhm. Ich meine, ist dir das jetzt hier nicht klar, jetzt irgendwie, ne, worauf du dich da jetzt bei so einem Sprint einlässt? Und ich meine, in so einem Sprint, da werden halt die Ellbogen rausgefahren. Ne? Also ich meine, man muss sich mal angucken, die Sprints bei der Tour de France, wie da gefahren wird, zum Teil so die letzten 200-300 Meter, da wird ja gekämpft um jeden Meter. Also da wird nichts geschenkt. Ne? Das ist das ist halt so ein ganz kleiner Makel an ihm. Ne? Das vielleicht ist es auch so ein bisschen so, dass ich habe jetzt zweimal die Tour de France gewonnen, also will ich den Respekt, der mir gebührt. Das denke ich nämlich. Das ist nämlich der Respekt, der er denkt, er bräuchte, also er bekommt es von den anderen, weil die anderen zwei weiß ich gar nicht, ob er die kannte. Weiß ich jetzt nicht, wie gut die sich da. Ja, doch. Also Madouas und Dylan van Baarle sind schon bekannte Fahrer. Also naja, auf jeden Fall denke ich mir dann so, ja, also so wie das dann rüberkommt und das, da muss er vielleicht ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu unsympathisch wird, wenn das mal halt nicht schafft, dass dann er sagt, ja, ich bin hier doch Tour de France-Sieger und zeigt mir mal ein bisschen Respekt, geht man nicht mit mir um und sowas. Das ist natürlich beim Sprint hart, aber das macht er ja normalerweise ja halt auch nicht in der Tour de France. Ja, da wird dann halt am Bergen, wird dann halt durch, ist er dann alleine oder so, das ist ja klar, aber ich sag mal so, es gab hier zwei Sichten. Meiner Meinung nach hat der Mathieu van der Poel das. Also der wollte das ganz genau so, er wollte sie rankommen lassen und er hat dann gesagt, euch drei zeige ich jetzt mal, was es heißt zu sprinten und Tadej Pogacar hat einfach die Situation nicht richtig erkannt und da sollte er sich jetzt mal hinsetzen und sollte sich das Rennen nochmal angucken und sagen, okay, da habe ich einen Fehler gemacht, ne? Weil das meiner Meinung nach wo er gesehen hätte, dass sie immer näher kommen, hätte er anfangen müssen zu sprinten, um überhaupt mithalten zu können. Weil der scheint aber nicht aus Fehlern zu lernen. Ja, ne, weil, wie gesagt, das ist ihm in der Vergangenheit auch schon passiert. Ne, das ist jetzt nicht so das erste Mal gewesen, dass ihm das passiert ist. Deshalb, das ist halt so der Punkt, das mich halt an der ganzen Sache gewundert hat, ist, dass der sich da schon wieder so düpieren lässt und schon wieder so ne, die gleichen gleich gestikuliert und sich gleich verhält. Aber gut, wie gesagt, also nichtsdestotrotz eine der Fahrer, ne, der letzten Jahre, also ganz klar. Ja, wollen wir das mal nicht so überschatten lassen, denn der Sieger war auch der verdiente Sieger und der hat sich auch so geil gefreut. Der ist ja da, ich habe nur gesehen, wie der auf diesem komischen Parkplatz oder wo der hinter so quietschend stehen geblieben ist und der ist mal richtig die Arme hochgerissen hat, also der hat sich auf jeden Fall gefreut und ich gönn's mir auch, vor allem nach seiner Rückenverletzung jetzt hier, wo er auch viele Sachen absagen musste, hat er sich wieder eindrucksvoll wieder zurückgemeldet. Was wir auf jeden Fall auch erwähnen müssen, ist dass einer unserer Strava-Club-Mitglieder, der Carsten Linkamp, auch dieses Rennen gefahren ist. Also das findet einen Tag früher statt, am Samstag, so dieses Hobbyrennen der Flandern-Rundfahrt. Da sind auch so ein paar Zahlen. Ich habe das entdeckt halt bei uns im Strava-Club, und da würde ich gerne so ein paar Zahlen vom Carsten mal vorstellen. Also der hat für 255,5 Kilometer 9 Stunden 30, 49 gebraucht. Die Strecke hat 2400 Höhenmeter. Carsten ist ja im Schnitt von 198 Watt gefahren, also Normalized Power, also jetzt nicht so das Average Power, sondern Normalized Power. Ich hoffe, man kann so ein bisschen was damit beginnen, also mit den Begriffen Normalized Power, Average Power. Kennst du das? Ja, also ja. Mir sagt das auf jeden Fall was, also, aber wir können es ja nochmal irgendwann mal erklären. Also das Normalized Power ist einfach genauer, ne, und zeigt einfach wirklich, was du im Endeffekt geleistet hast. Ja. Ne? Also die Average Power ist ja, wie der Name sagt, eine Durchschnittsleistung. Und die Normalized Power, die beinhaltet oder berücksichtigt auch die Trainingsbedingungen beziehungsweise Wettkampfbedingungen und ne, so quasi ist viel aussagekräftiger, was deine Leistung angeht. Genau, also so viel mal jetzt so auf die Kürze dazu. Auf jeden Fall, Carsten, Glückwunsch, richtig, richtig krasse Leistung auf der Strecke. Was mir da so ins Auge gestochen ist bei den ganzen Daten, ist die Temperatur, 2 Grad. Oh, krass. Ja. Und das Ganze, weil, wie gesagt, knapp 10 Stunden, richtig heftig. Also deshalb Glückwunsch. Auf jeden Fall Glückwunsch. Und kannst dich gerne bei uns mal melden, falls du mal Bock hast, irgendwie davon mal zu berichten. Wir würden dich auf jeden Fall hier mit reinnehmen. Mich würde es auf jeden Fall sehr interessieren, wie das dann so war und wie es dann halt so ist, über diese ätzenden Kopfsteinpflaster zu fahren. Weil ich glaube, jeder, der ein bisschen über Kopfsteinpflaster gefahren ist, weiß, wie scheiße das ist. Ja, genau. Ja, an dem Wochenende ist ja noch viel mehr passiert, um jetzt nochmal Flandern-Rundfahrt abzuschließen. Lukas, ich bin so ein bisschen aus dem Triathlon raus, aber du umso mehr drin. Triathlon-technisch war ja auch ein bisschen was los. Ja, triathlon-technisch war sehr viel los. Ich nehme jetzt nicht alles so komplett rein, weil es sind meistens immer so Zahlen, Fakten, aber bei einem Rennen habe ich so ein bisschen mir die Highlights reingezogen, weil es war auch sehr spannend. Aber fangen wir erstmal an es war nämlich der Ironman Südafrika. Hat Kyle Buckingham vor Bradley Wise und Matt Troutman gewonnen. Das sind alles Südafrikaner, und das ist natürlich so ein bisschen Heimrennen für sie. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cooles Ding für sie. Vierter ist Joe Skipper geworden und Sechster aus deutscher Sicht Franz Löschke. Da freue ich mich sehr, weil ich folge dem auch auf Instagram, und Franz Löschke hat ja auch, glaube ich, am Anfang des Jahres gesagt, dass er eigentlich mit seiner Triathlon, mit seiner Profikarriere aufhören will, weil er einfach das nicht finanzieren kann. Und da freut es mich, dass er da auf jeden Fall weitermacht und ja auch hier noch ein bisschen Preis-Money absahen konnte. Ich hoffe, es hilft ihm weiterzumachen, weil ich finde, er ist noch ein junger Athlet, der sehr viel Potenzial hat, und der war ja auch schon jetzt beim Ironman Hawaii auch dabei, und in Frankfurt hat er ja auch schon, glaube ich, ein Dritter ist er da geworden. Also ich finde das echt cool, was er da leistet, und ich hoffe, der kann da weiter dranbleiben. Vielleicht ein bisschen enttäuschend für ihn persönlich war die Leistung von Nils Frommold, der ist 14. geworden, der ist vom Vorjahr ist er, glaube ich, 2. geworden in diesem Rennen. Aber gut, wie gesagt, ich habe es leider nicht sehen können. Michael Rehlert, habe ich sehe ich gerade, war ja auch dabei, aber der hat einen DNF nach dem Fahrradfahren. Sieht man auch nicht allzu häufig. Aber jetzt kommen wir zu den Frauen. Doch, eigentlich schon. Also ja. Bei Michael Rehlert leider Gottes ja. Sehr oft. Ich glaube, der hat schon einige DNFs, ja, DNFs in sein Palmarès stehen. Ich sehe den nicht oft die bei so Rennen. Also ich schaue den jetzt auch nicht, also ich stalke ihn jetzt auch nicht oder sowas, aber es heißt halt immer. Nee, ich auch nicht, aber er ist einfach der ist ja schon wirklich eine Ewigkeit dabei, ne? Aber so aus der Vergangenheit, ne, der hat wirklich mit sehr vielen Verletzungen zu kämpfen immer gehabt, und oft ist es so, dass er entweder beim Radfahren oder nach dem Radfahren irgendwo aussteigt. Das war ja auch beim Ironman Germany, kann ich mich erinnern, vor ein paar Jahren so. Ja, das ist leider Pech. Also ich mag Michael Rea, vor allem, der ist ja richtig krasse Läufer, ne? Also ist richtig, richtig schnell und der kann es leider nicht zeigen. Leider, ja. Egal. Auf jeden Fall die Frauen, da gibt es nämlich sehr, sehr erfreuliche Nachrichten. Daniela Bleimiel, nach ihrer Babypause und nach ihrer, ich glaube, sie hat auch eine Verletzung gehabt. Auf jeden Fall hatte sie in Dubai vor ein paar Wochen mitgemacht und musste, glaube ich, aussteigen da, aber hat sich jetzt hierfür dann quasi auch für den Ironman im Oktober auf Hawaii dann wieder qualifiziert und hat hier mit einer Zeit von 8 Stunden 22, 33 vor Elena Iljitic, auch einen Deutschen, mit 8 Stunden 33, 58 gewonnen und Magda Nieuwoud aus Südafrika komplettiert das Rennen, also da auf jeden Fall aus deutscher Sicht sehr erfreulich und es freut mich auf die Daniela Bleimiel, die ja jetzt wieder angreifen will und ja, hoffentlich hält ihre Form. Ich gehe nochmal ganz kurz über die Challenge Salou, die war dann hier auch, da hat Christian Hogenhauck gewonnen. Und wo ist das? Salou, das ist auf jeden Fall hier irgendwo in Europa, ehrlich gesagt weiß ich es gerade nicht, aber... Echt? Aber. Okay, krass, ist das ein neues Rennen? Also sagt mir nämlich gar nichts. Oslo, glaube ich, ist es. Kann das sein? Aber hier ist. Wie heißt das? Salou? Ja. Ah ja, okay. Also ich google jetzt einfach mal, es interessiert mich, wo das jetzt. Während der Adrian uns sagt, wo das ist, kann ich dazu sagen, bei der Challenge Salou war dann halt aber auch ja keine guten Bedingungen, deswegen ist das Schwimmen abgesagt worden, also wurde ein Duathlon draus gemacht und die erst, also als anstatt Schwimmen war dann 4 Kilometer Laufen. Ja, und dann Radfahren, Laufen wieder den Marathon. Ja, Christian Hogenhauck hat hier gewonnen und bei den Frauen hat gewonnen Fenella Langridge aus Großbritannien. Ja. Also ich muss leider sagen, da lagst du komplett falsch jetzt. Was hast du gesagt? Also hier steht, hier steht Oslo, aber hier steht OTSO. Ich habe mich leider verlesen. Spanien, okay. Salou, Spanien. Aber nie was von gehört. Was ist das dann also, ungefähr? Also was liegt so in der Nähe noch? Das muss ich jetzt mal auch googeln. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nie von einem Ort namens Salou gehört. Aber egal, wir finden es raus. Bis zum nächsten Mal wahrscheinlich. Aber krass schon, dass in Spanien ein Wettkampf am Schwimmen ausfällt, ist schon auch ungewöhnlich. Gell? Ja, aber die Bedingungen waren, also ich habe da auch Bilder gesehen bei Instagram, wo die dann auf diese, wo sie sich einschwimmen wollten und da waren so riesig Wellen und dann habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Da war sehr das Meer sehr unruhig, von daher. Ja, okay. Dann 70.3 Oceanside in Kalifornien. Das habe ich gesehen, denn ich habe Bilder, also ich habe mir dann die Highlights reingezogen, weil ich habe Bilder auf Instagram gesehen, ich dachte, das musst du dir mal angucken. Da hat auf jeden Fall Jack Laundry gewonnen mit 3 Stunden 44,59, vor Lionel Sanders und Rudi van Berg, beide mit einer Zeit von 3 Stunden 45,32. Ja, okay. Also falls ihr das nicht gesehen habt, es war eigentlich fast überall, wenn ihr Triathlon-Seiten geliked habt, da hat Rudi van Berg und Lionel Sanders sich auf der Zielgerade ein Sprintduell geliefert und es gab einfach auch Videobeweis, sag ich mal, am Ende. Also man musste dann da schon gucken, wer von den beiden als erstes Ziel gekommen ist. Also es war sehr knapp und die haben auch diesen 100 Meter Finisher gemacht. Weißt du, wenn man sich so nach vorne beugt, haben die beide gemacht, weil echt, das war eine Leistung. War das tatsächlich so wie, oh Gott, wann war das denn? Das ist auch schon eine Ewigkeit hier. Chris McCormack und Lothar Leder in Rot. Ja, genau. Wo die sich wirklich auf den letzten Metern wirklich gebettelt haben und das war wirklich eine Millimeterentscheidung. Ja, also genau so war es. Ganz cool, ne? Nach so einem langen Rennen dann halt so ein Sprintfinish. Ja, und vor allem Lionel Sanders kam mit 2 Minuten Rückstand vom Schwimmen. Die haben also wirklich die identische Zeit beim Radfahren, 2 Stunden 8:08 und 2 Stunden 8:04. Und dann hat aber Lionel Sanders die schnellste Halbmarathonzeit gelaufen in 1 Stunde 8:28 und Rudi van Berg in 1 Stunde 10:45. Und daher ist natürlich derjenige, der von hinten kam, sozusagen, hat dann sozusagen das ja dann noch eher gewonnen. Auf jeden Fall ein krasses Rennen. Also ich hab mir das angeschaut und also Lionel Sanders wollte es echt wissen. Er will es ja immer wissen. Ja, genau. aber ich wollte noch was dazu sagen. Alistair Brownlee, 4. Ben Canute, 5. Sam Appleton, 7. Und Bart Arnautz, 10. Und dann gibt es noch andere Namen wie David McNamee, Ben Hoffman, Michael Weiss. Also es war ein Rennen eigentlich gespickt mit Leuten. Ein Stell dich ein, der Triathlon. Ja, das ist halt für den, muss man dazu auch sagen, am 7. Mai ist natürlich der Ironman diesmal in St. George, Utah. Und das ist ja dann sozusagen die Weltmeisterschaft. Und das ist ja dann sozusagen das der Vorprogramm für die meisten Leute. Was man ja natürlich aus deutscher Sicht sagen kann, Andreas Dreiz ist leider nach dem Schwimmen ausgestiegen, beziehungsweise ich kann gar nicht sagen, ob er jetzt am Schwimmen oder ob er auch aufs Rad gegangen ist. Auf jeden Fall ist nur eine Schwimmzeit hier. So viel dazu. Bei den Frauen war es weniger spannend wie jetzt bei den Männern, aber nichtsdestotrotz hat da Taylor Nipp gewonnen mit einer Zeit von 4:06 vor Luis Baptista aus Brasilien mit 4:08 und Holly Lawrence ist Dritte geworden mit 4:09. Da waren auch Leute wie Paula Finlay und Sky Mönch dabei und 10. ist Daniela Rief geworden. Die hat ja ihr Training umgestellt, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, weil sie gesagt hatte, wenn sie so weitermacht, dann kann sie den Sport nicht mehr lange machen. Sie sagt, das ist halt jetzt so, dass ich jetzt nicht mehr allzu dominant bin, weil sie jetzt halt einen anderen Weg geht und das ist für sie okay. Und das finde ich auch eigentlich krasse Entscheidung, aber sehr gute Entscheidung. Sie sagte, wenn sie halt weitermachen will, dann muss es halt jetzt so machen und krass, wie dominant. Das einfach alles, so in Kauf zu nehmen, um zu sagen, jetzt irgendwie, ich lasse mir die Zeit, ich weiß, ich werde jetzt so ein bisschen durchgereicht, ich werde jetzt nicht mehr so die Überfrau. Für so eine Entscheidung sehe ich echt den Hut. Also ist schon richtig cool, ja. Ja. Gut, das war so von dem letzten Wochenende. Also es war viel los und man konnte viel Triathlon sehen. Ich habe leider jetzt nur die Highlights von links angucken können von Oceanside, aber das war auch, also das kann